Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Dazu löse 7 Aufgaben. Wähle. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Im Schulhof hörst du, wie sich zwei Jungen, Valentin und Oskar, über ihre Freizeit unterhalten. Hey Oskar, wie läuft's? Ich hab dich schon lange nicht mehr beim Fußballspielen gesehen. Ich habe keine Zeit mehr fürs Fußballspielen. Wieso? Musst du so viel lernen? Nein. Das ist es nicht. Ich mache jetzt in meiner Freizeit etwas ganz anderes. Weißt du, Valentin, ich war nie ein großer Fußballfan und auch nicht besonders gut. Womit beschäftigst du dich denn jetzt? Ich kümmere mich um die Pflanzen im Comeniusgarten, direkt bei uns um die Ecke. Um Pflanzen? Oskar, sag bloß, bist du jetzt Gärtner? Irgendwie schon. Und wie bist du darauf gekommen? Das war totaler Zufall. Bei einem Spaziergang dort mit Freunden habe ich Herrn Vier kennengelernt. Der ist Gärtner im Comeniusgarten. Da kamen wir ins Gespräch und er hat uns erzählt, was ein Gärtner so alles macht und welche Pflege die verschiedenen Pflanzen brauchen. Das hat euch interessiert? Ja, warum nicht? Die anderen waren am Anfang auch neugierig, aber nach einer Weile hat es sie nicht weiter interessiert. Die sind da nicht mehr gekommen. Und was machst du dort? Ich sehe zum Beispiel nach, wie die Stachelbeeren wachsen. Dann gucke ich, ob bei den Gemüsebeeten und den Kirschbäumen alles in Ordnung ist. Ich passe auf, dass niemand etwas kaputt macht oder die Kirschen erntet, bevor sie richtig reif sind. Dann bist du also jetzt so eine Art Helfer von Herrn Firk? Ja, Valentin. Wenn du so willst. Du, wir haben in unserem Hinterhof auch einige Bäume. Ich glaube, einen Birnbaum und einen Pfirsichbaum. Irgend so etwas. Ah, und einen Apfelbaum haben wir auch. Denn im Herbst gibt es immer ganz leckere Äpfel bei uns. Wer kümmert sich darum? Weiß ich nicht. Die wachsen eben einfach. Ich denke, mein Vater macht das. Erdbeeren. Ja, die wachsen da auch. Ich habe von Herrn Vier gelernt, dass Pflanzen gute Erde brauchen. Deswegen wirft man nichts weg. Aus den abgefallenen Blättern wird Kompost gemacht. Richtig. In einer Gartenecke hat mein Vater eine Holzkiste mit alten Blättern und Gras. Daraus wird Kompost. Übrigens, bei Erdbeeren muss man vorsichtig sein. Man darf sie nicht von oben gießen, sonst gehen sie ein. Also Oskar, ich muss schon sagen, du beeindruckst mich mit deinen Kenntnissen. Ich finde alles rund um Pflanzen, Bäume und Blumen interessant. Manchmal erlaubt mir Herr Virk, der Gärtner, auch ein bisschen zu graben und Blumen zu pflanzen. Es scheint, du hast den geeigneten Beruf für dich gefunden. Viele von uns haben sich noch gar nicht entschieden. Es gibt die Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. Ich denke, ich werde nach der Schule so eine Ausbildung machen. Das freut mich für dich, Oskar. Ich freue mich jeden Tag auf den Comeniusgarten und auch auf Herrn Virk. Du siehst, fürs Fußballspielen bleibt da nicht mehr viel Zeit. Ach, da ist ja Mia. Ich muss ihr noch ein Buch geben.